Alter, drum, statt mal los, jetzt kennen wir wieder mal alles. Ich geh auch zu Text und shit, wenn mir die Lieder so gefallen. Scheiße, das ist raus, ich brauch mal Cardi mit Coke. Ein harter Speed, Alter, vorder und die Party wird so. Wo gehen wir hin? Ha! Zuerst machen wir Perserallye. Dann rocken wir eine in die Disco, machen schnelle Party. Ich setz mal nur mein Kappel auf, das haben wir schon da. Jetzt gehen wir alles. Yes, ja, schau mal, das alles ist hier. Alter, na, Freezy, du warst das, die der Chiller bin. Der übertriebene Smoker mit dem sechsten Sinn. Ich bleib im Zimmer liegen, sind ja eh nur Kinder drin. Vorher lauf die Party, komm, hau, verschwind. Sei nicht ohne, Alter, zieh die Sachen da. Komm, geh die nur rasieren und dann bocken wir so. Es sagt, ich stehe 5 Minuten vor das Tier. Drum wird vergehen halt alles, weil ich bin quarantiert. Ich hätt 5 Minuten Zeit, dass ich mich stress und zerreiß. Ein paar Hunderter versaff in einer Woche, macht nix nice. Ich lass bleiben, stopf an Hut, trat die Mucke jetzt laut auf. Lang mit Zurückzahlen durch und schlaf ein auf der Couch. Noch 3 Stunden mach ich auf, ja da freeze ich noch nicht aus. In die Kuchel essen, trinken, bin ich froh, dass ich nicht sauf. Mir geht's gut in mein Rausch, ich bin zu, das macht's aus. Zum Glück bin ich daheim, bin und nicht mitgefahren mit dem Schlauch. Da drum ist echt der feine Hart, immer zahlt. Lass sie nur mal gehen, er ist schlimmer als mir heute. Ist ja wurscht, ich hab eh nur meine anderen Kollegen. Mit denen saufen kann, mit denen kann man alles geben. Also 10 Tequila hintereinander, Wodka wird nachgeschwappt. Den Haderern wird's fühlt, ist dann oft auch schon so zart. Ich steh da allein ich und bin auch schon bumsur. Mir reicht's im Vorhang, mal schauen, was der Trumpf tut. Es ist 10 nach halb 4, auf einmal Leid's an der Tier. Ich quäl mich auf, schau aus dem Gucker, ja der Trap ganz banier. Erst kennst du mit nem Heul, der a Disco was fahrt, weil die ganzen Leid tut, war mal ein bisschen zu zart. Geh einmal rein und komm over, ab hier setz dich aufs Sofa. Ich trau noch schnell einen Ofen, zieh der Maul, der chillt die over. Das kann ich jetzt gebrochen, ich bin eh nur übertraut. Du hast recht, das beste Fruitgläs ist schön daheim. Schäbern, der Dumpf da kochen. Den Geruch bis ins Schlafzimmer kommt das losen. Ich schau mal auf die Uhr, 3:30, was echt? Und warum eigentlich ist mir so schlecht? Warum das schlecht ist, mein Freund? Hast ja gesoffen bis zum Schwein. 12 Stunden schlaft mir jetzt an Cola, hab da gleich gesagt, lass es bleiben. Aber nein, muss lieber treiben, selber schuld, lass einfach sein. Ja, heute schwimmen wir miteinander, Freezy Trap und Trumpf am Mike.